Jetzt galt es. Ich musste das Geheimnis anwenden. Darum legte ich meinem Rappen die Hand zwischen die Ohren und rief seinen Namen Ri. Einen Augenblick lang war es, als ob der Hengst starr in der Luft hängen bleibe. Dann ließ er ein lautes Wiehern hören und... Nun, es ist eben nicht zu beschreiben, welche Schnelligkeit ein solches Pferd bei Anwendung des Geheimnisses entwickelt. Ein anderer als ich, der an mein Tier gewöhnt war, hätte die Augen schließen müssen, um nicht aus dem Sattel zu taumeln. 60 Meter hatte ich den Schut vor mir gehabt. Es wurden 50, 40, 30, jetzt 20 Meter. Er hörte den Hufschlag meines Pferdes so nahe hinter sich, drehte sich um und schrie entsetzt, »Allah, schicke dich in die Hölle, du Hund!« Er zog seine Pistole und feuerte auf mich, doch ohne zu treffen. Dann schlug er den Schaft der Waffe dem Pferd auf den Kopf, dass es mit Anstrengung seiner letzten Kräfte wie rasend dahinflog. Vergeblich. Ich war 15 Meter hinter ihm. Nun nur noch 10, jetzt 6. »Pass auf, Schut! Jetzt hole ich dich!« rief ich ihm zu. »Kein Mensch und kein Teufel kann dich retten!« Er antwortete mit einem überlauten Schrei, der fast ein Gebrüll zu nennen war. Ich glaubte, dies habe er vor Wut getan und schwang die Schlingen des Lassos um den Kopf. Aber da sah ich, dass er sein Pferd zur Seite reißen wollte. Es gelang ihm nicht. Das Tier befand sich einmal im Schuss und war durch die Schläge auf den Kopf wie toll geworden. Ein zweiter Schrei, wie ihn ein Mensch nur in der höchsten Not, im größten Entsetzen auszustoßen vermag. Das war nicht Wut, sondern Todesangst. Der Schut. Von allen Orientbänden Karl Mays der spannendste. Kenner wissen die dramatische Szene an der Verräterspalte so gut wie auswendig. Die längst klassisch gewordene Verfolgungsjagd auf Leben und Tod. Der Gute gegen den Bösen. Obwohl der glückliche Ausgang garantiert ist, für den, der Fantasie hat, unübertrieben atemberaubende Minuten. Ich nahm mein Pferd ein wenig seitwärts, um neben dem Schut, der gerade vor mir war, vorbeisehen zu können. Großer Himmel. Ein langer, langer und breiter, dunkler Streifen zog sich quer über unsere Richtung, nicht mehr als 30 Meter von uns entfernt. Ein Spalt, ein entsetzlicher, breiter Spalt, dessen jenseitige Kante wohl 2 Ellen höher lag als die diesseitige. Vielleicht wäre es mir gelungen, mein Pferd noch abzufangen, aber bei der unsagbaren Schnelligkeit, mit der es dahinflog, war das Gelingen doch zweifelhaft. So ließ ich die Arme mit dem Lasso sinken, nahm den Kopf des Rappen hoch, legte ihm die linke Hand abermals zwischen die Ohren und schrie, nein, ich brüllte, Ri, ia ri, ia ri ti et taibi, nat, nat, nat, ri, mein guter Ri, springen, springen, springen. Ich war überzeugt, dass das Pferd diese in der Sprache seines Heimatlandes gebrüllten Worte verstand. Wenigstens wusste es, dass nat, springen, bedeutete. Es war darauf abgerichtet. Es öffnete das Maul, ließ einen tiefen, grunzenden Ton hören, von dem ich wusste, dass er ein Ausdruck der Begeisterung war, knirschte in den Stahl des Gebisses und flog in weitem, sehnenkräftigem Bogen an dem Schut vorbei auf die Spalte zu. Der Schut und ich, wir hatten keine Zeit, aufeinander zu achten. Jeder hatte mit sich und seinem Pferd zu tun. Aber er brüllte mir, als ich an ihm vorbeischoss, einen Fluch zu. Nun war der Spalt da. Straff die Zügel legte ich mich weit nach vorn. Rie! Halak, Ali, Ali, Ri, jetzt hoch, hoch, rief ich. Mein Auge war in starrer Angst auf die gegenüberliegende Felsenkante gerichtet. Wie breit der Spalt war, das sah ich nicht. Ich fixierte nur den Punkt, den ich erreichen wollte und der über einen Meter höher lag als der, an dem ich mich hüben befand. Das brave, unvergleichliche Tier setzte an und schoss hoch empor. Einen halben Augenblick befand ich mich über der grauenhaften Tiefe. Ich ließ die Zügel schießen und warf mich nach hinten, so gefährlich und unsinnig dies auch erscheinen mag. Ich musste das tun, um das Vorderteil des Pferdes zu entlasten und nicht abgeworfen zu werden. Hätte ich mich nicht nach hinten geworfen, so wäre ich verloren gewesen. Denn trotz der Unvergleichlichkeit des Rappen und trotz der Kraft, mit der er sich über den Abgrund schnellte, gelang der Sprung nicht vollständig. Rie fasste nur mit den Vorderhufen das Gestein. »Ali! Ali!« schrie ich abermals und warf mich nach vorn, dem Pferde den Lasso, den ich noch in der einen Hand hielt, nach hinten unter den Bauch und zwischen die Beine schlagend. Dadurch wurde die Hinterhand entlastet. Rie hatte noch nie einen Schlag von mir erhalten. Als er den Lassohieb an dem empfindlichsten Teil seines Körpers spürte, warf er die Hinterhufe hoch an den Bauch hinauf, krümmte sich zusammen, dass der Sattelgurt platzte und fasste nun auch hinten Fuß. Ein gewaltiger Sprung. Ich stürzte mit dem Sattel herab und das Pferd schoss noch eine Strecke vorwärts, um dann stehen zu bleiben. Das alles hatte natürlich nur zwei Sekunden gedauert. Ich raffte mich auf und blickte zurück. Da setzte eben der Rappe des Schut an. Er erreichte die diesseitige Kante nicht einmal. Ein Schrei, ein bluterstarrender Schrei und Ross und Reiter stürzten in die Tiefe. Das war ein gerechtes Gericht. Er hatte genau denselben Tod gefunden, den er anderen bereiten wollte. Denn tot war er, und sein Pferd. Es gab gar keine Möglichkeit, dass beide lebend in dieser Tiefe angekommen sein konnten. Dennoch lauschte ich einige Zeit und rief auch hinab. Aber es war keine Antwort, kein Laut zu hören. Nun ging ich zu Rie. Er war umgekehrt und dorthin gelaufen, wo der Sattel lag. Ich legte ihm die Arme um den Hals und drückte seinen Kopf an mich. Er rieb das Maul an meiner Schulter und leckte mir dann die Hand und die Wange. Es war, als ob er wisse, dass wir einander das Leben gerettet hatten.